Mitteilung 4. Mädchen, aufgepasst! Mädchen spielen keine Computerspiele. Stimmt das? Das Institut für Kommunikation in Braunschweig ist nicht dieser Meinung. Dazu gibt es jetzt eine Online-Befragung. Also Mädels, spielt ihr Computer, Gameboy oder mit dem Handy? Dann meldet euch im Internet und erzählt über euer Hobby. Geht auf die Internetseite des Instituts für Kommunikation, beantwortet die Fragen und zeigt, dass auch Mädchen mit den modernen Medien spielen. Sagt es auch all euren Freundinnen und Bekannten. Auch sie sollen mitmachen. Es winken tolle Preise. Nimm dir die Zeit und beantworte die Fragen im Internet. Es lohnt sich. Du kannst aktuelle Spiele, exklusive T-Shirts und Plakate und verschiedene Spielgeräte gewinnen. Also, auf Mädels, geht ins Internet. Ihr habt noch Zeit bis Mitte Mai. www.spiele-für-mädchen.de